Vom 9. bis zum 13. Mai fand in Bochum an der Ruhr-Universität eine Aktionswoche gegen Nationalismus, Rassismus und Faschismus statt. Neben einem Vortrag, einem Film und weiteren kleinen Aktionen gab es einen antinationalen Aktions- und Informationsrundgang unter dem Motto Marsch durch die Institution. Wir haben diesen begleitet. Die Schwarze Ruhr-Uni schreibt zum Aktionsrundgang: Wie trägt die Uni zur Schaffung und dem Erhalt von Nationalismus und Rassismus bei? Welche Institutionen der Uni waren und sind daran beteiligt, faschistische Aktivitäten zu verharmlosen und antifaschistische zu kriminalisieren? Was für gesamtgesellschaftliche Entwicklungen der neuen rechten Welle äußern sich auch an der Ruhr-Uni? Diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam an den verschiedenen Stationen unseres Rundgangs klären. Gleichzeitig wird es an den einzelnen Stationen kleine, oft spaßige Aktionen geben, die nationalistische, rassistische und Faschismus verharmlosende Institutionen und ihre Inhalte kenntlich machen sollen. Wir befinden uns hier jetzt an der juristischen Fakultät der Ruhr-Uni Bochum. Hier werden Leute ausgebildet, um später als StaatsanwältInnen, RichterInnen oder RechtsanwältInnen zu arbeiten, wobei die meisten Leute wahrscheinlich eine Laufbahn als StaatsanwältInnen oder RichterInnen anstreben, da diese Berufe auch deutlich besser bezahlt sind. Doch wollen wir darauf hinweisen, dass die Berufe keineswegs neutral oder harmlos sind. Denn StaatsanwältInnen vertreten unmittelbar die Interessen von Staat und Polizei und auch RichterInnen sind der Rechtsprechung gemäß der herrschenden Ordnung verpflichtet, nach der es beispielsweise legal ist, Geflüchtete in Kriegsgebiete abzuschieben, aber illegal einen Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Dementsprechend sind RichterInnen und StaatsanwältInnen auch stets an Repressionen von AntifaschistInnen beteiligt. Deshalb haben wir jetzt hier einige Beispiele in dieser Wandzeitung aufgelistet von Repressionen gegen Antifas. Zum einen Tim H., der an den Protesten von Dresden nazifrei beteiligt war und dem ein Ausspruch "kommt nach vorne" gedeutet wurde als Aufruf zum Durchbrechen einer Polizeisperrung. Er wurde wegen Körperverletzung, besonders schwerem Landfriedensbruch und Beleidigung zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt. In der zweiten Instanz wurde er zwar von einigen der Vorwürfe freigesprochen, musste aber immer noch Geldstrafen zahlen. Lothar König, ein Jugendpfarrer aus Jena, ist ebenfalls oft im Visier der Repressionsbehörden. Auch er war bei Dresden nazifrei beteiligt. Es gab, nachdem er den Polizeieinsatz bei den Protesten von Dresden nazifrei kritisiert hatte, bei ihm Hausdurchsuchungen, wo Computerunterlagen und sein VW-Bus, mit dem er in Dresden dabei war, beschlagnahmt wurden. Er wurde wegen schwerem Landfriedensbruch, Beihilfe zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Strafvereitelung angeklagt. Der Prozess wurde schließlich eingestellt, aber Lothar König blieb auf enormen Prozesskosten sitzen. Ein weiterer Fall ist Valentin, ein antifaschistischer Werder Bremen-Fan. Es gab im April 2015 Auseinandersetzungen zwischen rechten Hooligans und antifaschistischen Ultras in Bremen. Dabei soll Valentin einen Hooligan angegriffen haben und kam dafür über ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Beim Angriff von Rechten auf eine Party antirassistischer Ultras 2007 bekamen die AngreiferInnen hingegen nur sehr milde Strafen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Repression staatlicher Behörden eben sich wesentlich stärker gegen antifaschistische und linke Kräfte wendet als gegen Rechte. Dennis K. war sogar 14 Monate in U-Haft. Er wurde 2012 wurde ihm vorgeworfen, bei einer Demonstration gegen den Terror des NSU und dessen Unterstützung durch den Verfassungsschutz in Nürnberg eine Polizistin mit einer Fahnenstange angegriffen zu haben. Obwohl niemand dabei verletzt wurde, wurde Dennis wegen versuchtem Totschlag angeklagt. Er verbrachte 14 Monate, also über ein Jahr, in Untersuchungshaft und wurde schließlich zu 2,5 Jahren Jugendhaft verurteilt. Im Berufungsprozess wurde dies umgewandelt auf 2 Jahre und 2 Monate auf Bewährung, aber er saß halt vorher schon eine richtig lange Zeit in U-Haft. Oft wird auch versucht, Antifaschismus zu kriminalisieren mit den Paragraphen 129 oder 129a, also Bildung einer kriminellen Vereinigung oder Bildung einer terroristischen Vereinigung. So beispielsweise 1994 die autonome Antifa M in Göttingen. Da kam es zu massiven Hausdurchsuchungen in Wohnungen der AktivistInnen sowie des Büros des Asters und eines alternativen Buchladens. Und gegen sie wurde dann wegen 129 oder 129a ermittelt. Der Prozess wurde schließlich eingestellt, nachdem sie halt hohe Geldauflagen zahlen mussten. Auch gegen Dresden nazifrei wurde wegen 129a ermittelt. Nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, könnt ihr es mal probieren? Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, okay, bis später dann. Hey, hey, hey, bunt bemalte Wandfassaden, die sollen uns begraben in dem Gefühl von Zufriedenheit. Und hast du noch keinen Bildschirm in eigenen vier Wänden? Nein, dann brauchst du nicht zu zittern. Hey, das Plättchen lässt sich wenden, weil Bequemlichkeit gibt's ganz umsonst in diesem Land. Keine Sorge, GEZ bezahlt das Amt. Hey, keine Sorge, GEZ bezahlt dein Amt. Und hast du auch nichts zu beißen, bunte Bilder machen satt. Wenn das so ist, dann kommt's hier sicher nie zum Knall. Auf dem Programm steht GZSZ, Revolution ist gegen drei. Bis dorthin sind dir deine Augen zugefallen. Hate Show gerne als Arschloch und Revolte ist heut nicht. Sie werfen ihre Angel aus, am Haken haben sie dich. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein. Wir stehen jetzt vor der Fachschaft der Rechtswissenschaften bzw. Jura. Heute wollen wir den Fachschaftsrat Jura der Ruhr-Uni für seine politische Neutralität auszeichnen. Der Fachschaftsrat hat sich 2013 während des Outings eines Nazikaders, der Jura studierte, klar hinter diesen gestellt. Zitat: Diskriminierung wegen parteipolitischen Engagement habe im Jurastudium nichts zu suchen. Einen Dozenten der Antifaschistinnen während des Outings angriff, lobte der Fachschaftsrat für seine Zivilcourage. Zwar versuchte der Fachschaftsrat später, diese Aussagen zu relativieren, aber dies geschah erst nach massivem öffentlichen Druck. Auch das spätere relativierende Statement des Fachschaftsrates nahm weiterhin antifaschistisches Engagement seine Berechtigung. Der Fachschaftsrat steht daher in Traditionen bürgerlich-konservativer Faschismusverharmlosung und Relativierung. Diese versteckt hinter ihrer angeblichen Neutralität und Gewaltlosigkeit Treue zum Staat und Gleichsetzung von menschenfeindlichen und freiheitlichen Einstellungen. Diese bürgerlich-demokratische Position war Faschistinnen und dem Staat immer schon sehr hilfreich, um den Widerstand gegen sie zu delegitimieren. Für die Unterstützung von Faschismus und Nationalsozialismus verleihen wir dem Fachschaftsrat daher die Adolf-Hitler-Ehrenurkunde für politische Neutralität, die ich Ihnen jetzt überreichen werde. Wir stehen jetzt vor der SOWI-Bibliothek an der Ruhr-Uni und ich werde jetzt ein bisschen was erzählen zum Thema, wie Sozialwissenschaften Nationalismus und Rassismus reproduzieren. Ein Volk, ein Staat, eine Grenze. Die Rolle von Sozialwissenschaften bei der Schaffung und Weiterführung von Nationalismus und Rassismus. Vielleicht hast du dir schon angesichts der Bilder von den EU-Außengrenzen, den tausenden Toten und 10.000 Verzweifelten schon gefragt, ob es überhaupt Grenzen geben muss. Beim Studium der Sozialwissenschaft wird uns beigebracht, dass wir in einer Demokratie leben. In dieser Demokratie gäbe es ein Staatsvolk, in Deutschland die Deutschen. Dieses hätte sich dafür entschieden, nach bestimmten Regeln einen Staat zu bilden. Dieser Staat solle mit Hilfe der Staatsgewalt, Polizei und Militär vor allem, die öffentliche Ordnung sicherstellen. Sprich, dass sich die Menschen gegenseitig nicht die Köpfe einschlagen und sie gemäß der angeblich gemeinsam beschlossenen Regeln verhalten. Außerdem soll der Staat das Volk vor äußeren Bedrohungen schützen und zum anderen seine Interessen gegen andere Staaten, Völker durchsetzen. Zu diesem Zweck gäbe es Grenzen. Das Dogma der Sozialwissenschaften. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Die Grundlage hierfür ist die Idee, dass Menschen von Natur aus in gewaltsamer Konkurrenz zueinander stehen. Daher brauche es die Staatsgewalt, um Frieden zu schaffen. Dieses Menschenbild lässt sich nicht wissenschaftlich belegen. Es ist jedoch Grundlage und grundsätzlicher Glaubenssatz der meisten Sozialwissenschaften. Die Alternative: Der Staat ist des Menschen Staat. Wir sind davon überzeugt, dass Menschen von Institutionen und Erfahrungen geprägt werden. Wie wir zusammenleben, entscheidet maßgeblich über unser Verhalten. Der Staat ist eine der gewaltsamsten Institutionen der Menschheitsgeschichte, beteiligt am Tod von hunderten Millionen von Menschen. In unserer Gesellschaft wird jeder die Existenz des Staates ablehnt, zur Extremistin erklärt. Die Existenz von Staaten und Grenzen ist rassistisch, weil sie Menschen bevorzugen, die an einem bestimmten Ort geboren sind oder einem bestimmten Volk angehören. Die Verteidigung und der Erhalt des Staates bedeutet unter anderem auch, den Tod von Menschen an den europäischen Grenzen zu verantworten. Der Fortschrittsglaube: Staat und Demokratie als Vorbild für alle. Staat und die Demokratie werden nicht nur als unhinterfragbar für das Zusammenleben in Europa betrachtet, sie werden auch als erstrebenswert für den Rest der Welt gesehen. Dabei bauen sie auf der Ausbeutung und der Unterdrückung der restlichen Weltteile auf. Erst die Ressourcen und Vormachtstellung, welche durch den europäischen Kolonialismus erlangt wurden, ermöglichten jene sozialen Zugeständnisse, die Teile der unteren Schichten in Europa so befriedeten, dass es eine funktionierende Demokratie geben konnte. Jetzt, wo diese Zugeständnisse zunehmend schwinden, wird auch hier eine der grundsätzlichen Funktionen des Staats wieder deutlich sichtbarer: der Schutz des Eigentums und somit der Halt von Armut und Reichtum. Demokratie wird heute aber immer noch genutzt, um die Ausbeutung anderer Menschen zu begründen. Wer erinnert sich nicht an die US-Invasion im Irak? VWL-Kapitalismus, eine Welt, die ausgebeutet werden muss. Teil der Sozialwissenschaft an der Uni ist es, mehrere Module Volkswirtschaft absolvieren zu müssen. VWL ist nicht etwa Wirtschaftslehre an sich, sondern uns wird nur kapitalistische Ökonomielehre beigebracht. Diese beruht auf dem gleichen einseitigen Menschenbild wie die Staatstheorie und rechtfertigt Ausbeutung und Umweltzerstörung. Alternativen entdecken, Freiheit statt Demokratie und Kapitalismus. Um zumindest ein wenig gegen die Unhinterfragbarkeit von Demokratie und Kapitalismus zu tun, haben wir uns entschieden, hier vor der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek einen Tisch mit Broschüren aufzustellen, die andere Ideen vorstellen und das Bestehende aus freiheitlicher Sicht kritisieren. Wir stehen jetzt in der Nähe der Bochumer Studierendenzeitung, wo wir im Gang vor der Studierendenzeitung eine antirassistische und antinationale Zeitung verteilt haben, auf den Böden. Ich werde jetzt ganz kurz aus dem Editorial der Zeitung vorlesen und dann noch ein paar Sätze zu den Artikeln sagen. Im letzten Jahr haben sich Rassismus und Nationalismus noch weiter in der Gesellschaft verbreitet. Bei dieser Entwicklung spielen die Medien eine wichtige Rolle. Nicht erst bei der Berichterstattung über die Ereignisse in der Kölner Dreckernacht hat sich gezeigt, dass Medien den gesellschaftlichen Rassismus und Nationalismus oft stärken und zur Steigerung der eigenen Auflagen nutzen. Diese Zeitung setzt sich nur mit der medialen Berichterstattung und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft auseinander. Die haben einen Artikel dazu geschrieben, dass die Bochumer Studierendenzeitung mal Text dazu drin hatte, der zum Nazi-Outing an der Uni drin hatte, wo Nazis und Juden und diverse andere Leute verglichen wurden und Faschismus verharmlost. Dann gibt es einen Artikel zur Kölner Silvesternacht, ein Hintergrund, wie sich Zeitungen Kapitalismus verhalten und einen Kommentar dazu, unabhängige Medien zu unterstützen. Ich denke an die Polizeibeamten. Ich denke an die Soldaten unserer Bundeswehr. Sie überlegen allen Ernst an einem Gesetz. Denn Soldaten brauchen Schutz für ihre Ehre. Mal verletzt auf Soldaten. Das ist doch heute ein Zitat. Gibt's dann 3 Jahre Knast? Das ist doch wirklich hart. Denn sie trampeln auf der Würde von so vielen Menschen rum. Sie schützen ihre Stärken. Sie verkaufen sich für dumm. Sie schikanieren ständig Menschen ohne deutschen Pass. Sie lassen Prügel auf der Waffe und sie leugnen das überall. Uniformen sind Mörder auf der Welt. Uniformen sind Mörder, deutsche Waffe. Uniformen sind Mörder, deutsches Geld. Uniformen. Alfred Krupp. Wie kein anderer Name steht auch der Name der Essener industriellen Dynastie Krupp für die Produktion von und den Handel mit Waffen. An der Ruhr-Universität gibt es das Alfred Krupp Schülerlabor, welches aus Mitteln der Alfred Krupp Stiftung finanziert wurde. Die Stiftung ist heute noch Eigentümerin von 23% des Konzerns ThyssenKrupp, der vom renommierten Stockholm International Peace Research Institute für 2014 auf Platz 42 der größten Waffenverkäufer der Welt, ausgenommen China, gezählt wird. Die Erträge aus diesem schmutzigen und blutigen Geschäft sollen von der Stiftung am Gemeinwohl orientiert eingesetzt werden. So kommt es wohl dann auch zur Stiftung des Schülerlabors hier. Auch der Name des Schülerlabors ist ein großes Problem. Auch das Engagement der Stiftung für jüdische Belange heutzutage kann keinesfalls über die tiefbraune Vergangenheit des Namensgebers hinwegtäuschen. Hitler selbst hob heraus, dass die Firma Krupp überragende, in ihrer Art einzige Verdienste um die Wehrkraft des deutschen Volkes erworben habe und behandelte sie zuvorkommend. Wie auch viele andere Firmen beschäftigte auch Krupp tausende von ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangenen und auch KZ-Häftlingen. Alfred Krupp, der seit 1938 Vorstandsmitglied und seit 1943 Vorsitzender des Vorstands bei Krupp war, half aktiv bei der Demontage von Betrieben in den besetzten Gebieten mit. Alfred Krupp war bereits 1931 förderndes Mitglied der SS geworden. Alfred Krupp wurde wegen seiner persönlichen Verstrickung nach der Niederlage Deutschlands angeklagt und 1948 zu 12 Jahren Haft sowie Beschlagnahmung seines Vermögens verurteilt. 1951 wurde er aber schon wieder begnadigt. Im Anschluss bemühten er und viele andere sich darum, seinen Namen reinzuwaschen. Doch bei Alfred Krupp handelt es sich um den Prototypen eines skrupellosen Unternehmers und Nationalsozialisten, der in der Nazizeit nicht nur gute Geschäfte mache, sondern auch für das Leid tausender Menschen verantwortlich war. Für mehr Informationen rund um die Schwarze Ruhr-Uni und die Aktionswoche geht auf schwarzerupp.blogsport.de.